haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute der Mann im Zug. Herr Gauci saß im Zug in der ersten Klasse. Das Abteil war so gut wie leer, was ich erfreut zur Kenntnis nahm. Ebenso die 100 Franken, die mir Herr Gauci ungefragt in die Hand drückte. Ich fahre erst mit dem Zug, seit ich nicht mehr arbeite. Meine Frau hat es nicht mehr ausgehalten, weil ich zu Hause ständig etwas repariert oder umgestellt habe. Sie schenkte mir ein Generalabo, um mich loszuwerden. Ja. Sie können doch irgendwo freiwillige Arbeit verrichten. Das könnte ich, will ich aber nicht. Im Zug lerne ich die Schweiz aus einer ganz anderen Perspektive kennen. Das ist faszinierend. Zudem mag ich es, anderen bei der Arbeit zuzuschauen. Sie haben mich in diesen Zug gelockt, um mir bei der Arbeit zuzuschauen. Nein, nein, nein. Dieses Abteil ist leer. Aber oben, da sind die Businessleute mit ihren Laptops. Da setze ich mich normalerweise hin und höre den Gesprächen und Telefonaten zu. Ja, ja. Im Gegensatz zu Ihnen muss ich noch etwas arbeiten. Deshalb wäre ich froh, wenn Sie zur Sache kommen. Also gut. Haben Sie den Film Girl on a Train gesehen? Nein. Haben Sie das Buch gelesen? Ich lese nur Bücher, die mir der Arzt verschreibt. Also gut. Es geht um eine Frau, die jeden Tag den gleichen Pendlerzug benutzt und dabei immer an denselben Häusern vorbeikommt. Sie beobachtet die Leute, vor allem ein junges Paar. Sie denkt sich sozusagen die Geschichte dieses Paares aus, bis eines Tages etwas passiert und die Frau ist weg. Und welche Geschichte haben Sie sich ausgedacht? Keine. Aber zwischendurch schaue ich gerne in die Landschaft. Aber auch in die Wohnungen der Häuser, die direkt an der Bahnlinie stehen. Da sieht man einiges. Eine Frau, die weg ist? Nein. Ich glaube, ich steige beim nächsten Halt aus und fahre zurück. Also gut. Ich habe gesehen, wie ein Mann eine Leiche weggeschafft hat. Auf einem Grundstück. Er hat die Leiche an den Schuhen über den Rasen geschleift. Haben Sie Fotos gemacht? Nein, das ging ganz schnell und ich war so in den Bann gezogen, dass ich gar nicht daran dachte. Was sagt die Polizei dazu? Nichts. Mache mich doch nicht lächerlich. Die wollen Beweise. Und die soll ich für Sie besorgen? Es lässt mir keine Ruhe. Ich möchte wissen, was genau geschehen ist. Wir kommen jetzt dann gleich an dem Grundstück vorbei. Da, unten. Sehen Sie? Ich sehe ein Haus, ein Gartenhaus und etwas, das wie ein Schuppen aussieht. Der Mann zog die Leiche über den Rasen. Es war früh am Morgen, ziemlich neblig, aber ich habe es ganz klar gesehen. Wer wohnt in dem Haus? Das herauszufinden überlasse ich Ihnen. Wie ich schon sagte, habe ich keine Lust mehr auf Arbeit. Das kostet Sie eine ganze Menge. Also gut, ich bin bereit, 1000 Franken auszugeben. Die habe ich kürzlich bei einer Online-Wette gewonnen. Fußball. Die Tipps habe ich mir von meiner Frau geholt. Sie hat einfach für den Club getippt, der den schöneren Namen hat. Sind wir im Geschäft? Es war genug, um ein paar Leute zu befragen. Ich hörte mir missmutig an, wie er mir die Szene immer und immer wieder beschrieb, bis der Zug endlich stillstand und ich mit einem Regionalzug die Strecke zurückfuhr. Als ich beinahe 2 Stunden später vor besagtem Grundstück stand, traf ich auf eine Postbotin. Wohnen Sie hier? Nein, nein, aber ich bin der Post immer und überall gerne behilflich. Haben Sie eine Vollmacht? Für alles Mögliche. Ich brauche eine Vollmacht von Frau Zemp. Frau Zemp lebt in diesem Haus. Moment. Wer sind Sie? Ich interessiere mich für dieses Haus. Sieht scheußlich aus. Ja. So etwas würde ich nie kaufen. Dann lieber eine schöne 4-Zimmer-Wohnung. Aber die kostet mittlerweile auch ein Vermögen. Mieten ist teuer, kaufen ist teuer, alles ist teuer. Was ist jetzt mit der Vollmacht? Ich habe keine, aber eine Menge Fragen. Keine Zeit für so etwas. Hier öffnet nie jemand, egal wie oft ich klingle. Einschreiben, Pakete, interessiert die Frau Zemp nicht. Ist mühsam, weil ich jedes Mal einen Zettel ausfüllen muss. Sie haben Frau Zemp noch nie gesehen. Nein, und Sie? Ich dachte, hier lebt ein Mann. Ich habe noch nie einen gesehen. Ist mir auch egal. Wenn niemand öffnet, ist es egal, ob männlich oder weiblich. Muss jetzt weiter. Eine Frage habe ich noch. Haben Sie eine Vollmacht, um Fragen zu stellen? Ich könnte Sie zu einem Café einladen. Keine Zeit für so etwas. Es gibt genug alte Männer, die mich zu sich ins Haus einladen möchten. So alt bin ich auch wieder nicht. Von mir kriegen Sie trotzdem keine Vollmacht. Für gar nichts. Und weg war sie. Ich rang mit mir und dem Wunsch, die Klingeltaste zu drücken. Aber wenn Frau Zempt nicht einmal die Post zu sich ließ, wie sollte es dann mir gelingen, ihre Haustür zu öffnen? Ich ging weiter und schaute mich ein wenig um. Da berührte jemand meine Schulter. Ich drehte mich um und sah in das strahlende Gesicht meines Klienten. Ich konnte es nicht lassen. Es hat mich hierher gezogen. Weshalb engagieren Sie mich, wenn Sie dem Elend alleine auf den Grund gehen möchten? Ich habe meine Gründe. Und? Hat jemand geöffnet? Niemand. Auch kein Mörder. Doch, doch. Ich habe ihn gesehen. Können Sie ihn beschreiben? Also gut. Nein, ich kann ihn nicht beschreiben, aber es war eindeutig ein Mann. Und in dem Haus lebt eine Frau alleine. Sind Sie sicher, dass sie alleine lebt? Ist sie Single? Weshalb interessiert Sie das? Ach, nur so. Aber das waren zwei Männer. Einer tot, einer lebendig. Ich weiß, was ich gesehen habe. Einen Mann, der einen anderen Mann an den Füßen über ein Grundstück zieht. Der andere könnte auch noch gelebt haben. Ja, so etwas macht man doch nicht mit einem lebendigen Menschen. Nein, ich bleibe dabei. Der Mann war tot. Dann sollten wir jetzt gemeinsam mit Frau Zemp sprechen. Was? Ja. Nein, nein, nein, das geht nicht. Ich habe einen Termin. Mit Ihrer Frau? Woher wissen Sie das? Ich meine, was geht Sie das an? Mein Privatleben hat nichts mit dem Mord zu tun. Sie sollten in den nächsten Zug steigen und irgendwo hinfahren. Also gut. Aber ich möchte, dass Sie mir sofort Bescheid sagen, wenn Sie die Leiche oder den Mörder gefunden haben. Oder beide. Versprochen? Ich nickte artig und wartete, bis er außer Reichweite war. Danach ging ich zurück zu dem Grundstück. Ich drückte die Klingel. Einmal, zweimal. Mehrmals und nochmals. Keine Reaktion. Ich schaute mich um, entdeckte aber keine Überwachungskameras. Schließlich hatte ich genug und war hungrig. Die nächste Pizzeria war seltsamerweise geschlossen. Sie haben eine Leiche gefunden? In der Pizzeria? Ja, hinter dem Haus. Jetzt ist alles abgesperrt. Da vorne hat es auch eine Pizzeria, weil da kostet die Pizza mit Salami 2 Franken mehr. Vielleicht ist die Salami besser? Es ist mir egal. Am Mittag geht es nur darum, Nahrung zu sich zu nehmen. Da spielt es keine Rolle, was es ist. Es muss nur billig sein. Das Frühstück ist der König. Da lange ich richtig zu. Und am Abend kocht meine Freundin. Die hat die Mikrowelle im Griff. Ja. Wissen Sie, wer der Tote ist, den man gefunden hat? Ja, ein Mann. Mehr weiß ich nicht. Interessiert mich auch nicht. Eigentlich müssten Sie jetzt sofort reagieren und die Pizzas mit 20% Rabatt anbieten. Ja, sonst ist doch das Mittagsgeschäft im Eimer. Vermutlich hat die Polizei etwas dagegen. Die möchten Spuren sichern. Ja, die könnten ja trotzdem ihre Pizzas backen und sie to go verkaufen. Dagegen hätte ich nichts einzuwenden. Kennen Sie sich hier in der Gegend aus? Ja, ich bin Stromer. Ich komme viel herum. Haben Sie vielleicht auch schon im Haus von Frau Zemp an den Stromleitungen hantiert? Zemp? Da bin ich richtig neidisch. Weil sie so toll aussieht. Nein, nein, wegen dem Haus. Also nicht das, in dem sie wohnt, aber daneben hat es noch ein kleineres, das früher mal eine Schreinerei war. Ja, perfekt. Genauso etwas suche ich, um mich selbstständig zu machen. Hm. Sie wollte aber nicht vermieten. Sie sagte, sie brauchte das für ihr eigenes Business. Ja, wo ist das heute? Wir Handwerker, wir kriegen nichts mehr. Es ist alles schon Privatbesitz. Die Frau Zemp, wie ist die so? Ganz okay. Nicht mehr so jung. Er hat das für Sie. Danke, danke. Was wissen Sie sonst noch über sie? Sie fragen und fragen. Ich sage jetzt nichts mehr. Außer Sie laden mich zu meiner Pizza ein. Weiter unten da, wo es 2 Franken mehr kostet. Ich willigte ein. Doch bei der 2 Franken mehr Pizza gab es keine freien Plätze. Schließlich aßen wir draußen bei klirrender Kälte eine Pizza, die 2 Franken weniger kostete, weil wir sie mitnahmen. Ich aß so schnell wie möglich, um die Pizza vor dem Kältetod zu bewahren. Mein Klient saß dieses Mal in einem anderen Zug. Zu meiner Freude hatte er sich wieder ein leeres Abteil ausgesucht. Er lauschte interessiert, als ich ihm von dem Leichenfund erzählte. Also gut, ich hatte recht. Wer aber ist die Leiche? Das weiß ich nicht. Gehört das nicht zu Ihrem Auftrag? Normalerweise suche ich Mörder und keine Leichen. Aber das eine geht doch nicht ohne das andere. Ich möchte wissen, wer, wen und weshalb getötet hat. Das ist spannender. als Zug fahren. Noch ist nicht sicher, ob es sich um jene Leiche handelt, die Sie gesehen haben. Was denn? Noch eine Leiche? Ja, jetzt übertreiben Sie aber. Nein, es muss jener Mann sein, den ich gesehen habe, zusammen mit dem Mörder. Auf dem Grundstück von Frau Zemp. Haben Sie mit der Frau gesprochen? Sie scheint abwesend zu sein. Dann könnten Sie sich auf dem Grundstück umsehen. Vielleicht finden Sie etwas. Der Mörder hat die Leiche weggeschleift. Da könnte etwas aus einer Tasche gerutscht sein. Sie möchten, dass ich mich für ein lausiges Honorar strafbar mache? Also gut, ich verdopple das Honorar. Aber nur, wenn Sie sich auf dem Grundstück umsehen. Kann es sein, dass Sie eine der Personen persönlich kennen? Wie meinen Sie das? Frau Zemp zum Beispiel. Wieso sollte ich Sie kennen? Weil Sie unnötig Geld ausgeben, um herauszufinden, was auf Ihrem Grundstück geschehen ist. Also gut. Sie ist mir nicht ganz unbekannt. Weshalb haben Sie mir das nicht gleich gesagt? Ja, weil es nicht wichtig ist. Sie fuhren ganz bewusst in diesem Zug, weil Sie sehen wollten, wo und wie Frau Zemp lebt. Wir haben früher zusammengearbeitet. Frau Zemp ist Chemikerin und wir haben gemeinsam in einem Lebensmittellabor gearbeitet. Und Sie waren unsterblich in sie verliebt. Ach, das ist maßlos übertrieben. Aber es geht in diese Richtung. Also gut. Ja, ich war eine Zeit lang sehr von ihr angetan, aber dann war sie plötzlich weg. Es gab Gerüchte, dass man ihr fristlos gekündigt hat. Ich war damals eine Weile im Ausland. Therese Zemp hatte ihre Wohnung gekündigt und war nicht mehr auffindbar. Bis ich ganz zufällig auf ein Inserat gestoßen bin, in der eine Therese Zemp einen Kleinwagen zum Verkauf anbot. So fand ich heraus, wo sie jetzt wohnt. Haben Sie ihr nachgestellt? Das habe ich nicht. Ich habe im Internet gesehen, dass der Zug oberhalb ihres Grundstücks vorbeifährt. Also fuhr ich eine Weile an ihrem Grundstück vorbei. Aber ich habe sie nie gesehen. Aber die Szene mit der Leiche haben Sie gesehen? Natürlich. Das war ein Schock. Ich möchte einfach wissen, was da los war. Und was mit Therese ist. Liefern Sie mir Antworten, Maloney. Ich werde nicht gerne angelogen und schon gar nicht von meinem Klienten. Herr Gautschi schien das zu bemerken und erreichte mir einen Umschlag, der großzügig mit Banknoten gefüllt war. Derart bereichert machte ich mich auf den Weg ins Polizeipräsidium, wo mich wie immer eine Überraschung erwartete. Möchten Sie eine Aussage machen? Nein, nein, ich möchte mit Ihnen über eine Leiche sprechen. Ich spreche nicht über laufende Verfahren. Seit wann sind Ihr Verfahren am Laufen? Normalerweise liegen Sie gemütlich in der Ablage. Da drüben hat es einen Spezialschalter für Querulanten. Was ist denn los? Sie kennen mich nicht, hä? Ich bin Philip Maloney, der beste Privatdetektiv der Stadt. Moment. Was machen Sie da? Ja, ich google. Und was steht da über mich? Geht der lokalen Polizei seit beinahe 30 Jahren auf die Nerven. Das kann nicht sein. Das ist ein interner Vermerk. Sie googeln intern? Wir können intern und auch extern googeln, ja, Maloney. Dann suchen Sie nach der Leiche, die gestern gefunden wurde. Davon weiß ich nichts. Fragen Sie Herrn Google, der ist gescheiter als Sie. Sie sollten sich um wirklich wichtige Dinge im Leben kümmern, Maloney. Gehen Sie nach draußen und genießen Sie die Natur. Danke, danke, aber ich war schon draußen und habe gesehen, wie eine Leiche gefunden wurde. Moment. Ich habe gerade ein Update empfangen. Über Leichen? Männlich, 20 bis 30 Jahre alt, groß, kräftig, Todesursache unbekannt. Ja, das ist der Mann. Hat er einen Namen? Aber sicher hat er einen Namen. Jeder hat einen Namen. Manche sogar zwei oder drei. Aber nicht für Sie, Maloney. Ich kann diesen Fall aufklären. Ja, sicher. Da drüben hat es einen Schalter für Leute wie Sie. Ich dachte, der sei für Querulanten. Volltreffer, Maloney. Sie wandte sich ab und ich stampfte nach draußen. Ich fuhr zum Grundstück von Therese Zemp, betrat es und schaute mich um. Es dauerte nicht lange, bis ich beachtet wurde. Wer sind Sie und was machen Sie hier? Ich bin Philip Meloni und ich suche nach schützenswerten Pflanzen. Was? Ja, in Privatgärten finden sich häufig seltene Pflanzen, die man schützen sollte. Was ist das denn für ein Blödsinn? In diesem Garten wächst nur Unkraut. Ja, und manches davon ist schützenswert. Ich glaube Ihnen kein Wort. Dann lassen Sie uns mit offenen Karten spielen. Ich höre. Claude Gauchy. Was ist mit ihm? Er steht noch immer auf Sie. Was? Liebe, Lust und Leidenschaft. Was für ein Quatsch. Haben Sie es nie bemerkt? Dass er mit mir ins Bett wollte, klar. Aber das war für mich nie ein Thema. Sind Sie in seinem Auftrag hier? Sozusagen. Um mir mitzuteilen, dass er nach wie vor auf mich steht. Manche Menschen sind schüchtern. Claude ist nicht schüchtern. Er hat mich angemacht und ich habe ihm klargemacht, dass da nichts läuft. Sie waren plötzlich weg. Na und? Es gab Gerüchte, dass Sie entlassen wurden. Es gibt auch Gerüchte, dass die Erde eine Scheibe ist. Können wir uns nicht in aller Ruhe unterhalten? Im Haus. Es ist saukalt. Wenn es Ihnen hier zu kalt ist, sollten Sie verschwinden. Und richten Sie Claude aus, dass er für mich nicht einmal fünfte Wahl war. Unglaublich, diese Männer. Was ist? Hauen Sie endlich ab. Sie zeigte zum Gartentor. Da ich tatsächlich fror, erinnerte ich mich an die Pizzeria, vor der ich am Vortag vergeblich wartete und die ganz in der Nähe war. Doch auch diesmal stand ich vor einer verschlossenen Tür. Sie sind schon wieder zu, weil Sie eine Leiche gefunden haben. Die suchen noch immer nach Spuren. Nein, die haben alles abgesucht und hinter dem Haus in einem Gebüsch noch eine Leiche gefunden. Was ist denn hier los? Keine Ahnung. Normalerweise liegen hier höchstens Alkoholleichen herum, aber wie heißt es doch so schön? Eine Leiche kommt selten allein. Weiß man schon etwas über den zweiten Toten? Ja, es gibt Gerüchte. Ja, ich brenne darauf, diese Gerüchte zu erfahren. Ja, ist es Ihnen eine Pizza und ein Bier wert? Auf alle Fälle. Gut. Es gibt einen Obdachlosen, der von hier stammt. Ja. Der war lange Zeit weg und ist vor einem Jahr wieder zurückgekommen. Lebt er auf der Straße, ja. Und vom Gutwill der Leute. Armer Kerl, gesundheitlich angeschlagen. Ist er die Leiche, die im Gebüsch gefunden wurde? Was ist mit der Pizza? Ja? Er bestellte zuerst einen Antipasti-Teller und nach der Pizza auch noch ein Tiramisu. Aus dem einen Bier wurden zwei und danach kam auch noch ein Espresso dazu. Danach verriet er mir den Namen des Mannes, der offenbar tot aufgefunden worden war. Im Polizeipräsidium herrschte die übliche Feierabendstimmung. Ich schaute mich um und suchte die Polizistin, die mich mit ihrem unwiderstehlichen Charme in den Bann gezogen hatte. Als ich gerade resigniert umkehren wollte, kam sie, energiegeladen, aus einem Nebenraum direkt auf mich zu. Wir haben jetzt keine Zeit für Sie, Meloni. Weil eine zweite Leiche gefunden wurde. Kam das schon im Radio? Ich ermittle nicht nur im Radio, sondern auch vor Ort. Und was haben Sie vor Ort ermittelt? Der zweite Tote heißt Eddie Löwenzahn und er lebt auf der Straße. Kein Kommentar. Wenn Politiker oder Polizisten das sagen, dann bedeutet es, dass man richtig liegt. Weshalb ermitteln Sie eigentlich in diesem Fall, Meloni? Das geht nur mich und meinen Klienten etwas an. Aha. Ein Klient. Das ist ein Anfang. Möchten Sie mich in den Verhörraum begleiten? Ich habe nichts zu gestehen. Ich war zufällig vor Ort, als die beiden Leichen gefunden wurden. Woran starb er? Vermutlich ein Unfall. Vermutlich. Noch liegt das Gutachten nicht vor, aber der untersuchende Rechtsmediziner geht davon aus, dass er an einer Kohlenmonoxidvergiftung starb. Im Freien, hinter einem Restaurant. Wir glauben nicht, dass er da gestorben ist, wo er aufgefunden wurde. Jetzt aber genug, Meloni. Wir kümmern uns um den Fall. Der zweite Tote, wie hieß er? Der Mann ist erschossen worden. Das heißt, der Fall hat bei uns höchste Priorität. Sie hingegen, Sie leben noch und haben deshalb die geringstmögliche Priorität. Ich will doch nur den Namen wissen. Morgen früh um 10 gibt es eine Medienkonferenz. Soll ich Ihnen einen Platz reservieren, Meloni? Ich verzichtete und fuhr zurück in mein Büro. Dort erschien nur wenig später mein Klient. Noch ehe er sich hinsetzte, legte er mir einen weiteren Tausender auf den Schreibtisch. Ich möchte mich für Ihre Bemühungen bedanken. Das war ganz wunderbar. Jetzt aber möchte ich, dass Sie den Fall als abgeschlossen betrachten. Es ist eine zweite Leiche aufgetaucht. Das müsste Sie vom Hocker reißen. Tut es aber nicht. Ich habe gestern Nacht miserabel geschlafen. Ich habe vom Mörder geträumt, der mich verfolgt und töten will. Ich halte das nicht aus. Wenn der Mörder überführt ist, können Sie wieder gut schlafen. Nein, ich will das nicht. Ich bin nicht mehr Ihr Klient. Sie können mich nicht daran hindern, weiter zu ermitteln. Also gut. Wie viel möchten Sie? Noch einen Tausender? Sie haben mich schon einmal angelogen. Ich mag das nicht. Also gut. Nehmen Sie jetzt bitte einfach zur Kenntnis, dass ich keine weiteren Ermittlungen wünsche. Das habe ich verstanden. Sehr gut. Sollten Sie trotzdem weiter ermitteln, könnte das für Sie unangenehme Folgen haben. Das wird ja immer besser. Sie drohen mir. Wenn mir nichts anderes übrig bleibt, bitte lassen Sie mich und lassen Sie es einfach. Mir schwante, worauf die Geschichte hinauslief. Ich steckte den Tausender in mein Geheimfach, das aus einer Kartonverpackung einer Whiskyflasche bestand und die meiste Zeit leer war. Danach fuhr ich dorthin, wo fast jeden Tag eine Leiche gefunden wurde. Heute haben Sie Glück. Keine Leiche, die Pizzeria ist offen. Danke, danke, aber ich habe keinen Hunger. Das ist schade, die Pizza schmeckt hier besser als beim anderen Italiener. Mich interessiert der erste Tote. Gibt es keine Gerüchte, um wen es sich handelt? Ja, ja, klar gibt es die. Ja, ja. Ja, und? Ja, die Spezialität hier ist eine Pizza mit frischem Trüffel. Die kostet aber über 30 Franken, das habe ich mir noch nie gegönnt. Also gut, gut. Sie kriegen von mir 50 Franken, wenn Sie mir den Namen verraten. Oh, den weiß ich nicht. Pizza gestrichen. Oh, Moment. Ich weiß, dass er keinen guten Ruf hatte. Wer hat das schon heutzutage? Ich genieße einen einwandfreien Ruf. Fragen Sie Leute. Ich frage Sie, was war mit dem Mann? Er war oft in den Clubs in der Stadt anzutreffen. Ja, und er hatte immer etwas dabei. Drogen? Diese Pillen, ja, von denen es unzählige gibt. Er soll die besten gehabt haben. Ein Drogenhändler vom Land? Hat er hier gelebt? Ja, es gab Gerüchte. Na, raus damit. Oder die Trüffel sind gestrichen. Er hatte eine Freundin, die älter war als er. Therese Zemp. Ja, ich sollte Ihnen gewisse Dinge erst nach der Pizza verraten. Sie können mir vertrauen. Ich bin ein Ehrenmann. Ja, heute ist das nicht mehr so. Früher konnte man den Leuten trauen. Heute muss man aufpassen, dass die Rechnungen bezahlt werden. Wir Handwerker sind die ärmsten Kerle. Ich habe keine Zeit, um ein Inkasso zu machen. Und jemanden zu betreiben ist aufwendig und bringt ebenfalls auf nichts. Mich müssen Sie nicht betreiben. Wenn ich 50 Franken verspreche, dann kriegen Sie die auch. Ja, sehr schön, ja. Ja. Jetzt muss ich mich aber beeilen. Die meisten Tische sind schon besetzt, ja. Ich gab ihm den 50er und eilte in die Pizzeria. Ich ging gemächlich zum Haus von Frau Zemp. Da sie auf mein Klingeln nicht reagierte, betrat ich das Grundstück wie schon beim ersten Mal. Es dauerte auch diesmal keine 5 Minuten, bis sie erschien. Sie schon wieder? Hat sie Herr Gauci nicht vorgewarnt? Ich habe ihm gesagt, dass es nichts bringt, mit Ihnen zu reden. So etwas führt nur dazu, dass Sie erst recht neugierig werden. Ist es nicht so? Genau so ist es. Möchten Sie mir eine Geschichte erzählen? Nein, aber ich höre gerne zu, was Sie mir zu erzählen haben. Eddie Löwenzahn starb hier in Ihrem Garten. Da, drüben im Gartenhaus. Es war eiskalt und er kam auf die dumme Idee, den Holzkohlengrill anzufeuern. Ein tragischer Unfall. Die Leiche kam Ihnen ungelegen. Wem kommt eine Leiche gelegen? Sie mussten sie loswerden. Denn die Polizei hatte Fragen gestellt und sie hätte sich im Haus und im Nebengebäude umgesehen. Das wäre für sie fatal gewesen. Keine schlechte Geschichte, aber da ist nichts. Alles leer. Hat Ihnen Herr Gauci dabei geholfen? Haben Sie ihn angerufen und ihm vorgeschwärmt, dass Sie noch immer Tag und Nacht an ihn denken? Er hat gesehen, wie Löwenzahns Leiche weggeschleift wurde. Von dem Mann, der kurz danach erschossen wurde. Ein Drogenhändler, mit dem Sie eine Affäre hatten. Männer haben nun mal eine geringere Lebenserwartung als Frauen. Vor allem, wenn Sie in Ihrer Nähe sind. Ist es so? Ja. Dann sollten Sie jetzt aber ein wenig Angst kriegen. Eine weitere Dummheit werden Sie nicht begehen. Die einzige Dummheit, die ich beging, war, Fernando darum zu bitten, die Leiche wegzubringen. Ich hätte es selber machen sollen. Ist Fernando bewusst geworden, dass er sie von da an in der Hand hatte? Wollte er am Erlös aus dem Drogenlabor beteiligt werden? Genug jetzt. Die Geschichte beginnt mich zu langweilen. Gehen Sie. Herr Gauchi ist verheiratet und nicht der Typ, um mit einer Gangsterbraut durchzubrennen. Wer sagt denn, dass ich mit ihm durchbrennen möchte? Sie benutzten ihn, so wie Sie alle anderen benutzten. Weshalb so moralisch? Oder sind Sie eifersüchtig? Möchten Sie mit mir durchbrennen, Maloney? Ich widerstand der Versuchung. Es dauerte 2 Tage, bis die Polizei mit meinen Ermittlungen gleichzog. Frau Zempfer längst unauffindbar. Dafür wurde mein ehemaliger Klient verhaftet und wegen Komplizenschaft in Untersuchungshaft genommen. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Der Mann im Zug.